Und in dem unechten Splitternachlass fand ich noch sie, Herma Kotap. Meine Mutter war seit ihrer Jugend im Hause Friedell. Sie wuchs in Friedells Haus auf und schrieb eine Biografie der häuslichen Atmosphäre, säuberlich in die Schreibmaschine getippt. Von Friedell wurde sie Minnal genannt. Minnal soll hier die private Zeitzeugin sein. Doch nicht nur um meine Person wurde die Hausgemeinschaft vermehrt. Ich heiratete. Familienzuwachs stellte sich ein. Ein Mädchen und ein Knabe. Die damaligen Beamten des Wohnungsamtes zeigten kein Verständnis für die sonst einem jeden gewöhnlichen Sterblichen einleuchtenden Tatsache, dass in einer Studierstube Ruhe zu herrschen habe. So hatte der Junggeselle Friedell des Öfteren das Lärmen und Geschrei meiner Kinder ertragen müssen. Ich laufe zur Wiener Hofburg. An jeder Ecke spielt hier jemand Mozart. Oder was anderes. Auf jeden Fall als Mozart verkleidet. Hier muss es irgendwo sein. Michaela Hof, hatte Werner Rotte am Telefon gesagt. Gleich neben der spanischen Hofreitschule. Herrschaftlicher geht es nicht. Die Adresse des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek. Hier finde ich Friedell. Oder das, was von ihm blieb und in Archivkartons gepackt werden kann. Das ist Goethe-Perücke. Hier sind Elemente der Pfeife. Werner Rotter ist ein Herr mittleren Alters von ausgesuchter Höflichkeit. 13 Kartons türmen sich um ihn herum. Friedells Nachlass. Weil es so wenig ist, heißt es Splitternachlass. Man nennt das eine Studentenpfeife, aber es muss doch mit einem Ritual verbunden gewesen sein, so etwas richtig zusammenzusetzen, um auf diese Weise zu einem Rauchgenuss zu kommen. Der Archivar versucht es mal. Es ist wie eine Flöte. Das Friedellsche Ritual. Die man zusammenschrauben muss, eine längere Flöte. Dass der Splitternachlass auch noch unecht ist, heißt nicht, dass diese Pfeife unecht ist. Das ist, glaube ich, Haselnussholz. Sie ist nur nicht direkt vom Schriftstellerhaushalt ins Archiv gekommen, sondern aus dem der Erben, der Familie der Haushälterin Hermine Kotap. Und am Ende gibt es noch ein... Nichts geschehen. Nur für den Hausgebrauch waren die langen Studentenpfeifen bestimmt, von denen auf einem Regal 7 Stück standen, für jeden Tag der Woche eine. Friedell konnte ungemütlich werden, wenn einmal eine Pfeife nicht funktionierte. Nur ein Geübter kann das so, damit so umgehen, dass nichts Gröberes passiert, aber das ist doch ein persönlicher Gegenstand von Egon Friedell. Dieses Plakat ist in seinem Arbeitszimmer gehangen. Es ist fast so ein Witzspruch, selbst die Aufforderung zu bleiben, darf man nicht immer ernst nehmen, auch Sie. Und das großgedruckt sind keine Ausnahme. Alle Besucher Friedells lachten darüber und nahmen diesen Ausspruch nicht ernst. Werner Rotter hat es manchmal schwer mit Friedells Manuskripten. Sie sind kein fortlaufender Text, sondern eine Sammlung von Gedanken und Zitaten, Seitenzahlen und Buchverweisen. Das ist der letzte Teil der Kulturgeschichten, die er geschrieben hat. Der Schatten der Antike hätte dieses Projekt geheißen. Da erkennt man auch mehrere Arbeitsschritte, nämlich so, dass er auf einem Blatt Papier sich ein Generalthema ausgedacht hat und dazu einzelne Assoziationen hingeschrieben hat. Und danach hat er mit verschiedenen Buntstiften eine Nummerierung vorgenommen, sodass die Entstehung des Kapitels dann auf die Weise vorstrukturiert war. Danach hat er einer Schreiberin die Sachen dann direkt in die Maschine diktiert und dann sind die Manuskripte entstanden. Friedell schrieb also, indem er erzählte. Das ist eines der Geheimnisse seiner mehrbändigen Kulturgeschichten, der des Altertums